Ja, hallo, grüß dich. Sind deine Eltern da? Wer ist denn da? Ich wollte mal wissen, wie spät es ist. Ich hab nämlich keine Uhr bei. Neune. Neune. Ja. Gut, danke dir. Schönen Gruß an deine Eltern, ne? Tschüss. Ja. Ja, hallo und herzlich willkommen zum ersten Blogcast von doc.über.de. Mit mir René. Und mit mir, mit Stefan. Hallo. Hallo. Wie kommt es dazu, dass wir Blogcasten, Stefan? Na, zunächst war natürlich der Blog da, den gibt es seit März 2006. Und jetzt dachten wir uns, machen wir doch mal was völlig Modernes, was völlig Neues. Machen wir unseren eigenen Blogcast. Und ja klar, was Angela Merkel kann, können wir schon lange, René, stimmt's? Genau. Und während Frau Merkel in ihrem Podcast erklärt, wie man Politik macht, werden wir in unserem Blogcast einen kleinen Rückblick geben auf die Beiträge, die da bisher geschrieben wurden. Also wir machen jetzt einen kleinen Juli-Rückblick. Das wird ein Zweiteiler werden. Und ja, ich denke, wir werden der Merkel da eine Menge Zuhörer wegnehmen, denn die ist im Moment ja auch ganz aktuell im Urlaub. So sieht's aus. Und wir haben noch ein kleines Gimmick in die ganze Geschichte eingebaut. Wir werden die Beiträge, die wir jetzt so zum Besten geben, sind natürlich aus dem Internet und wir nennen die Blog-ID dazu oder besser gesagt die Beitragsnummer. Und die kann, natürlich im Blog eingegeben werden. Vielleicht habt ihr schon gesehen, in den letzten Tagen hat sich dort was geändert. Gebt es einfach unter das Suchfeld die ID ein und dann landet ihr direkt auf dem Beitrag. genau. Und dann wollen wir gleich mal anfangen mit zurückzublicken. Was war denn im Der Juli das Highlight? Juli, ja, der, nicht nur der Juli, auch der Juni war es ja schon. Der war natürlich im Zeichen der WM, die sich bis Juli gezogen hat. Und da hat es mich dann endlich auch erwischt. Also mich hat es vorher schon erwischt, ich habe mir die Deutschlandspiele angeguckt. Wer mich kennt, weiß, dass ich ja nicht so der Freund von Fußball bin. Ja, du stehst eher auf eiförmige Bälle. Genau, deswegen nenne ich es auch mal Rundball. Ja, aber mich hat es halt auch angesteckt. Und nicht nur mich, auch unseren Chef hat es angesteckt. So hatten wir auch die Möglichkeit, mal früher zu gehen, um uns die Spiele dann auch direkt vor Ort mit einer Fanmeile anzugucken, wie es ja genannt wird, Public Viewing, ne? Und so war ich also mit Julia auf der Fanmeile. Und was wir da so erlebt haben, habe ich in Beitrag 521 geschrieben. Du hast die WM gesehen auf der Fanmeile und im Fernsehen. Hast du auch dazu Musik gehört, bestimmt, oder? Da gab es ja jede Menge Lieder. Zum Beispiel Sportfreunde Stiller. Die haben einen super Song gemacht. Und zwar 54, 74, 90, 2006 war der Hit und der wurde bei jedem Spiel gespielt und auch dazwischen. Natürlich gibt es noch andere super Songs von Herbert Grönemeyer oder denk mal an Goleo, das. Fußball! Genau. Ja, liebe Fußball! Genau. Oder Goleo, der war doch so niedlich, oder? Der konnte sich nur keine Hose leisten. Ja, aber Sportsfreunde Stiller, das war wirklich das Lied schlechthin. Ich glaube, mit das bekannteste. Und ja. Und hier, Fußball, ich liebe dir. Deutschland hat es ja nicht geschafft, wie wir alle wissen, leider. Wir sind nur Dritter geworden. Und in dem Beitrag 550 von Dirk geht es halt darum, dass die Sportsfreunde Stiller auch an den GAU gedacht haben und haben eine zweite Version von dem Hit aufgenommen. Und seitdem Deutschland gegen Italien im Halbfinale verloren hat, heißt jetzt 54, 74, 90 und 2010. Das ist die nächste Mission der Nationalmannschaft, wenn es um die WM geht in Südafrika. Apropos Dirk, da war er noch mehr. Er war auch auf Public Viewing Events, zum Beispiel im Treptower Park auf der Popkick. Sagt dir das was? Nee. Also man muss dazu sagen, Popkick ist, für alle, die es nicht kennen, eine schöne Veranstaltung, eine Top-Idee, und zwar Fußball auf der Leinwand gucken und dazwischen, zwischen den Spielen, Konzerte, also Musikkonzerte erleben. Da war Maite im Übrigen auch. Ja, die haben beide davon berichtet, Dirk und Maite, und waren sehr begeistert von der Veranstaltung. Leider haben sie nicht gemerkt, dass sie gleichzeitig da waren. So wie Maite es geschrieben hat. Sie hat zwar Dirk erkannt, wie er an ihr vorbeigerannt ist, aber Dirk hat es nicht gemerkt. Wer weiß, woran er gerade gedacht hat, wovon er geträumt hat. Aber ja, Maite hat es jedenfalls so reingeschrieben. Und Dirk war das, denke ich mal, richtig peinlich, als er es gelesen hat. Ja, garantiert. Denn was er bestimmt nicht wusste, ist, dass Maite eine kleine Berühmtheit ist. Ach so? Ja, wenn man ihrem Beitrag 532 Glauben schenken kann. Also ich möchte das nicht anzweifeln. Natürlich war sie, so wie sie es beschrieben hat, bei einer Tonaufnahme. Und zwar hat Maite ja die Fähigkeit, Violine zu spielen. Und das sehr gut garantiert. Ja, anscheinend ja so gut, dass es sogar dafür gereicht hat, mal eine Platte aufzunehmen. Da muss ich dich korrigieren. Also ich weiß aus guter Quelle, nämlich von Maite, dass es schon mehrere CDs gibt. Oh, ja. Also im Beitrag 532 erzählt sie zumindest, dass sie, oder erzählt sie, wie sie im Fehd eine Tonaufnahme gemacht hat, zusammen mit dem Strausberger Kammerorchester. Maite kann man übrigens auch für Hochzeiten mieten. Echt cool. Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden? Nicht als Brautstefan, sondern als Violinistin. Das ist schade. Und ja, also wer mal so ein bisschen da reinschnuppern will, wie so eine Tonaufnahme abläuft und wie heiß sowas auch sein kann, der sollte mal Beitrag 532 sich angucken. Und Maite ist ja außerdem auch noch Bloggerin seit kurzem. Na, gerade deshalb ist sie dem Blog verpflichtet. Erzähl doch mal, wie ja. das kam. Also Maite ist die erste weibliche Bloggerin, wie du schon gesagt hattest. Und das war alles eher ein Zufall. Maite hatte mir mal erzählt, dass sie, wie du schon gesagt hast, auf Hochzeiten spielt. Und sie war zu einer indischen Hochzeit eingeladen. Das sagte mir natürlich gar nichts und ich wollte von ihr wissen, was das ist. Aber sie wusste auch nicht so recht, was sie da erwartet. Und das klang interessant für mich, weil, ja, man weiß es halt nicht. Und letztendlich hat Maite dann die Idee gehabt, darüber zu berichten. Und so ist es halt dazu gekommen, dass Maite auch zu den Bloggern gehört. Und ich denke mal, aus ihren Beiträgen, die sie bis jetzt geschrieben hat, ist es eine ganz tolle Bereicherung, dass sie für uns schreibt. Ja, kann man interessante Sachen rausziehen, ne? Definitiv, ne? Und Maite erlebt da auch viel. Natürlich darf man da die anderen Blogger nicht vergessen. So war ja, das. Da können wir uns ja nur bei dir bedanken, ne? Und bei Maite natürlich, dass sie mitmacht. Ja, absolut. Aber danke ist natürlich ein tolles Stichwort. Kennst du Beitrag 564? Dort. Ich hab sie alle gelesen. Du hast sie alle gelesen. Das ist schön. Da geht's um Xavier Naidoo und da sind wir schon wieder bei der WM, die lässt uns einfach nicht los. Xavier Naidoo hat nämlich was ganz Tolles gemacht. Wie jetzt mittlerweile eigentlich schon jeder wissen sollte, werden die Lieder von Xavier Naidoo dank Gerald Asamoah in der Kabine der Nationalmannschaft gespielt, vor, mitten und nach dem Spiel. Damit die schneller rauskommen. Gut, das lasse ich jetzt mal so stehen. Ja, hi Xavier, alter Kumpel. Genau. Und das hat dann natürlich das für einen Künstler eine tolle Ehre, wenn seine Songs so gespielt werden in der Kabine. Und deshalb hat er sich Gedanken gemacht und einen Dankesong geschrieben, dem er eben der deutschen Elf gewidmet hat. Er lässt dort die WM-Revue passieren und bedankt sich bei jedem Spieler persönlich mit ein paar Zeilen. Und ich finde den Song sehr gelungen. Habe ich so auch in dem Beitrag geschrieben. Ah. Ja, genau. Ja, aber nicht nur du findest ihn ja sehr gelungen. Also es ist wirklich so, die Nachfrage nach diesem Beitrag ist enorm. Also er wird sehr oft aufgerufen. Genau, aber man muss dazu sagen, auch anhand der Kommentare sieht man, dass Xavier Naidoo, wirklich, da gehen die Meinungen auseinander. Ne? Also ist einige finden ihn gut und andere wiederum nicht. Und so soll es ja auch sein. Aber wie gesagt, hört euch den Song einfach mal an. Danke von Xavier Naidoo, Gänsehautgarantie. So ist es. Und jetzt überleg mal, die Nationalmannschaft hat für den dritten Platz so einen Song von Xavier gekriegt. Was wäre passiert, wären wir Weltmeister geworden, ne? Man weiß es nicht. Ja, man weiß es nicht. Ja, aber vom Weltmeistertitel kannst du ja nur träumen, René, oder? War das eine tolle Überleitung? Weltmeistertitel? Ich denke da nur ans Art Battle. Ich weiß, worauf du anspielst. Ja. Ich weiß, worauf du anspielst. Auf den Art Battle. Ja. Übrigens, ich muss mal kurz was zwischenschieben. Ja, Julia hat gerade ein Foto von mir gemacht. Das heißt, es könnte demnächst ein Bild geben, wie dieser Blockcast entsteht. Stefan, wer fotografiert dich eigentlich? Ja, soll ich jetzt einen Namen sagen? Nee, du brauchst nichts verraten. Okay, wir waren beim Art-Battle gewesen. Ja, traurige Geschichte für mich. Nein, nicht wirklich traurig. Also dabei sein ist alles. Dabei sein ist alles richtig. Ich bin in der ersten Runde rausgeflogen. Das kann ich mir klar eingestehen. Oh. Und ich möchte aber auch sagen, bevor ich jetzt erkläre, was ein Art-Battle ist, es nehmen eine ganze Menge hochkarätiger Zeichner dran teil. Also es sind meist Illustratoren und auch Comiczeichner. Und ich weiß jetzt gar nicht, bin mir gar nicht sicher, derjenige, der ich und ich das Video gezeichnet hat, ob der auch dabei war beim Art Battle. Der ist zumindest auch in diesem Kreis oder gehört zu dieser Community dazu. Egal, also ein Art Battle. Ein Art Battle ist im Prinzip ein Wettkampf mit Stift und Zettel, wobei Stift und Zettel nicht stimmt, weil heutzutage am PC gezeichnet wird mit Tablet, Grafiktablet und Stift. Ne? Man muss eine Figur ins Rennen schicken und nach einer Auslosung, wo festgelegt wird, welche Figur gegen welche antritt, muss man die gegnerische Figur und seine eigene im Kampf zeichnen. Das muss nicht jetzt kein Comicstrip sein, sondern es kann die Endszene sein. Man hat eine Woche dazu Zeit und das Bild, hat sich im Bayerischen gehört, ne? Eine Woche Zeit. Man hat eine Woche Zeit. Ja, du warst doch mal eine Zeit lang in München, oder? Ja, vielleicht hängt es an. Oder es ist das Malzbier, was ich gerade trinke. Hm. Das sieht man auf dem Foto dann auch. Ja, wir machen das Foto dazu dann. Zu den Shownotes. Ja, ich war stehen geblieben. Genau, man hat eine Woche Zeit, diese Zeichnung fertig zu machen. Dann wird sie online gestellt, eine Woche. Und die anderen Mitglieder stimmen dann ab, welches Bild grafisch besser ist. Oder die Idee besser ist oder wie auch immer. Und da bin ich mit 40-60% gescheitert. Na gut, das ist ja keine Schande, hast ja wenigstens nicht kläglich versagt. Genau. Die Beitrags-ID ist übrigens die 524. Und da kann man sich das nochmal angucken. Ja, beim nächsten Mal wird es vielleicht besser und ich habe schon gehört, ich habe Unterstützung für den nächsten Kampf. Pizzi. Ja. Pizzi, aber mehr sagen wir noch nicht. Nee, machen wir später. Genau. Okay, dein Kampf ist ja besser gelaufen, ne? Du hattest ja auch im Juli einen Kampf gehabt. Ja, das stimmt. Und zwar ging es um das Handy meiner Mutter. Ich habe ihr zum Geburtstag einen Gutschein geschenkt für den Wechsel ihres Mobilfunkanbieters. Sie sollte von Debitel zu Easy Mobile wechseln. Und dort gab es ein paar Probleme bei der Rufnummernmitnahme. Debitel hat sich da doch ganz schön quergestellt, muss man mal sagen. Und letztendlich hat der gesamte Wechsel 3,5 Wochen gedauert. Und wenn man bedenkt, dass eine Rufnummernmitnahme höchstens 4 Wochen dauern darf, habe ich ja Glück gehabt anscheinend. Ja, und mittlerweile kann meine Mama telefonieren. Und ach so, die waren nicht erreichbar in der Zeit. Richtig, weil die Termine wurden nicht eingehalten von Debitel. Aber ist doch auch ein nettes Geschenk. Wie viel? 3 Wochen? 3 Wochen Ruhe. Richtig. Ja. Herrlich, so ohne Telefon kann man sich gar nicht mehr vorstellen, oder heute? Ja. Naja. Beitrag 525, ne? Genau, das ist der Beitrag dazu. Und ja, wenn man es positiv sehen will, Debitel hat es dadurch zu 3 Blog-Einträgen geschafft. Und Beitrag 525 verweist auf alle. Das war eine zweifelhafte Berühmtheit, aber... Richtig, also ich weiß nicht, ob man darauf stolz sein sollte, aber so ist es halt. Und wie ich jetzt in letzter Zeit gesehen habe, sind immer mehr Leute auf der Suche nach Debitel und landen auf unserem Beitrag. Anscheinend bin ich da nicht der Einzige, der dort ein paar Schwierigkeiten hat. Gut, aber ja. Alles im Allen, ich bin froh, dass die Sache gegessen ist. Der Drops ist gelutscht sozusagen und okay. Ich habe nichts mehr mit Debitel zu tun. Juhu, sage ich dann. Ja. Schwierigkeiten haben auch andere Leute mit einem Telefonanbieter. Ja, und zwar du. Nicht mehr. Also ich muss sagen, für mich hat sich das sehr schnell und sehr sauber erledigt. Ich sag nur Avanio Calando. Genau, Calando. Auch ein sehr beliebter Beitrag bei blog.juba.de. Und zwar geht es darum, ich hatte mir einen Internetanschluss über das Fernsehkabel geholt und somit kein Modem mehr. Und das ist mir aufgefallen, dass ich 4,50 € Internetzugangsrechnung hatte, obwohl ich gar nicht mehr im Besitz eines Modems war. Und der Rückblick in alte Rechnung hat gezeigt, dass ich das schon seit einiger Zeit zahle. Ja, und die Sache ist die, wenn man sich über den Smart Server eingewählt hat, hat man bei einem Anbieter automatisch eine Mitgliedschaft abgeschlossen. Und die kostet 4,50 €. Ich habe im Internet gesucht und es sind sehr, sehr viele Leute davon betroffen. Und bei mir hat es gereicht, anzurufen. Ich habe wirklich ohne Probleme bin ich da durchgekommen. Mir wurde dann immer eine Firma Avanio ans Herzen gelegt, die ich natürlich nicht kenne, weil auf meiner Internetrechnung bucht jemand völlig anderes das Geld ab. Egal, auf jeden Fall hat sich die Sache für mich erledigt. Für viele andere noch nicht, denn der Beitrag wird, wie gesagt, sehr oft angeklickt. Das ist der 562er. Und ihr solltet, wenn ihr ein Modem hattet und über ein Smart Server im Internet wart, einfach mal die Rechnung nach 4,50 € durchsuchen. Ne, Calando, also es kommt nicht regelmäßig, also es sind auch Unterbrechungen drin. Ne? Also mit anderen Worten... Ich habe das Geld auch komplett wiederbekommen. Ja, mit anderen Worten, hättest du nicht gewechselt zu deinem Kabelnetz an 8-Bieter? Hätte ich das nicht gemerkt. Nicht. Und das ist ja ein Ding. Ja. Lass uns aber auch mal ein positives Beispiel eines... Das ist ein deutsches Unternehmen? Ich glaube nicht. Du spielst auf Beitrag 579 ab. Da genau, geht es um unseren Dirk, genau. Wie wir alle wissen aus dem Blog, ist Dirk so verrückt, der fährt 3 Wochen nach Mallorca und radelt dort quer über die Insel. Das verdient schon mal absoluten Respekt, muss man mal sagen. Aber leider ist ihm dabei ein Missgeschick passiert. Seine schöne Pulsmesseruhr von Sigma. Erzähl mal weiter. Ja, die ist leider im Rucksack etwas gequetscht worden. Und ging dadurch nicht mehr. Ja, und da hat er einfach mal probiert, nachdem er es ein bisschen vor sich hingeschoben hat, die sozusagen dort einzuschicken. Und siehe da, es hat geklappt. Sigma ist sehr gnädig und zeigt sich sehr kulant und hat ihm eine neue geschickt. Das nenne ich doch mal anständig. Ja. Und ich denke, das sollten wir jetzt auch als positives Beispiel wirken lassen erstmal. Ja. Damit schließt sich sozusagen der Kreis. Also lass uns die Geburtstagskinder, ne? Ich glaube, die wollten wir nicht unerwähnt lassen. Ja, definitiv. Der Juli hat 3 Geburtstagskinder gehabt, glaube ich. Ja. Wer war's denn? Und zwar war es... Na komm, der erste musste auch wie aus der Pistole geschossen. Wir fangen mit dem Jüngsten an, ne? Genau. Das war mein Junior, also der Leo, ja. Der 3 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch. Möchte, der kann übrigens an blog@juba.de schreiben, ne? Haben wir extra eingerichtet. Ach, hast du die Telefonnummer im Kopf? Nein. Soll ich sie mal durchsagen? Erzähl du, warte mal, hast du sie im Kopf? In 2 Minuten habe ich sie vor Augen. Ich hole mal ganz schnell den Zettel mit der Telefonnummer, ja? Ach so. Mach das. Also. Also, erzähl du mal, ich bin jetzt weg, erstmal kurz. Genau. Herzlichen Glückwunsch unseren Geburtstagskindern, und zwar der Leo, wie schon erwähnt. Dann hatte der Dirk Anfang Juli Geburtstag. Und unser Peter hatte auch Geburtstag. Ja. Herzlichen Glückwunsch euch allen. Genau, da bin ich wieder. Also, die Glückwünsche können natürlich auch per Audiokommentar hinterlassen werden. Und zwar ist das eine Berliner Telefonnummer, da gibt ein Anrufbeantworter ran. Wir werden diese Kommentare sicherlich auch spielen. Und zwar ist es die 030 20 23 68 03. Also ich sage mal 030 20 23 68 03. Ja, und ihr könnt aber auch eure Meinung und so da drauf sprechen. Die könnt ihr auch an blog@juba.de schicken, eure Meinung. Oder ihr benutzt das Kontaktformular im Blog. Das Kommentarformular, ne? Ja. Das kann man doch auch nehmen. Ja, und dann würde ich sagen... Also es gibt viele Wege, uns zu erreichen. Nutzt es einfach. Ja, wir wollen mal schauen. Den zweiten Teil von der Juli-Ausgabe machen wir, dann schieben wir bestimmt demnächst nach. Wie? Jetzt sind wir schon am Ende. Das ging aber schnell. Ja. Jetzt schade, jetzt habe ich mich gerade so dran gewöhnt. Ja, jetzt müssen sich alle erstmal schnell einen MP3-Player kaufen. Ach so. Na, hat es nicht heute jeder? Ja, wird schon jeder haben. Na eben. Wenn nicht, Handy geht auch. Ja, Hauptsache MP3, ne? Und schreibt uns mal oder meldet euch, sagt uns eure Meinung über diesen Blogcast. Wie ihr findet und was wir vielleicht zukünftig reinnehmen sollen. Genau, also scheut euch da nicht, wir sind für Kritik und Wünsche offen. Genau. Wir haben und Autokam-Wünsche kann man da auch hinschicken. Richtig. Entschuldigung. Aber die haben wir jetzt nicht gemacht, die machen wir nächstes Mal. Sollen wir? Dann lassen wir noch die Spannung sozusagen. Genau. Gut. Also rein dann beim nächsten Mal. Ja, oder einfach mal im Blog gucken, dann wisst ihr schon, wer PC ist oder was PC ist. Und dann geht es auch um Kunst beim nächsten Mal. Ja, PC heißt sie übrigens. Achso, PC, ja, alles klar. Ja. Gut, dann war's das. Alles klar. Bis zum nächsten Mal, ne? Ja, wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und hoffen, dass wir euch nächstes Mal wiederhören. blog.über.de, ne? Richtig. Also, macht euch einen schönen Juli und immer mal im Blog gucken. Zweite Folge kommt bald. Juli ist vorbei, Stefan. Stimmt. Das kann man ja rausschneiden. Ja, Lampen über, ist schon okay. Ja, okay. Also, wir wünschen euch was. Tschüss. Ciao. Guten Abend, denn wir haben es jetzt wirklich 21 Uhr. Denn ein Podcast ist ja, wie man... Scheiße. Wir haben einen Blogcast, muss man dazu sagen. Ja, nee, mach nochmal. Oh Gott, ey, du bist einer. Okay, das war schon mal für die Outtake. Genau. Okay. Wo ist es denn jetzt? Scheiße, jetzt finde ich es nicht. Ich bin so aufgeregt, ich schwitze hier. Warte mal. Da haben wir es doch. Wer ist denn da? Natürlich gibt es noch andere super Songs von Herbert Grönemeyer. Oder denk mal an Goleo, das. Fußball! Genau. Ja, wir lieben Fußball. Genau. Get this podcast and more great ones like it on the High Performance Podcast Delivery Network from Podjo and Limelight Networks. I love it.